Erster wie Schnee im Sommer und Regen bei der Ernte. So passt Ehre nicht zu einem Dummen. Zweiter ein Fluch ohne Grund trifft niemanden. Er fliegt weg wie ein kleiner Vogel. Dritter ein Pferd braucht eine Peitsche. Ein Esel braucht einen Zaum. Ein Dummer braucht Schläge auf den Rücken. Vierter antworte einem Dummen nicht mit Dummheit. Sonst wirst du so wie er. Fünfter antworte einem Dummen so, wie er es verdient. Sonst denkt er ist klug. Sechster wer eine Nachricht durch einen Dummen schickt, schadet sich selbst. Es ist wie Füße abschneiden. Siebter ein kluger Spruch im Mund eines Dummen ist nutzlos. Er ist wie die Beine eines Lahmen. Achter einem Dummen Ehre zu geben ist falsch. Es ist wie ein Stein in einer Schleuder. Neunter ein kluger Spruch im Mund eines Dummen ist gefährlich. Er ist wie ein Dornenzweig in der Hand eines Betrunkenen. Zehnter wer einen Dummen oder Fremden einstellt, macht einen Fehler. Er verletzt viele Menschen wie ein schlechter Schütze. Elfter ein Hund frisst wieder, was er ausgespuckt hat. Ein Dummer macht seine Fehler immer wieder. Zwölfter ein Mann denkt, er ist sehr klug. Für einen Dummen gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Dreizehnter der faule Mensch sagt, ein Löwe ist auf der Straße. Ich kann nicht rausgehen. Vierzehnter die Tür dreht sich in den Angeln. Der Faule dreht sich in seinem Bett. Fünfzehnter der Faule steckt seine Hand in das Essen. Er ist zu müde, sie zum Mund zu führen. Sechzehnter der Faule denkt, er ist klüger als sieben kluge Männer. Siebzehnter wer sich in einen fremden Streit einmischt, macht einen Fehler. Es ist wie einen Hund an den Ohren ziehen. Achtzehnter ein Verrückter wirft mit Feuer und gefährlichen Pfeilen. Neunzehnter so ist ein Mann, der seinen Nachbarn belügt. Danach sagt er, es war nur ein Spaß. Zwanzigster ohne Holz geht das Feuer aus. Ohne böse Worte hört der Streit auf. 21. Kohle macht Glut und Holz macht Feuer. Ein streitsüchtiger Mann macht neuen Streit. 22. Böse Worte über andere schmecken gut. Sie gehen tief in den Körper hinein. 23. Schöne Worte und ein böses Herz sind schlecht. Sie sind wie billiges Silber auf einem Tontopf. 24. Ein Feind spricht freundlich mit seinen Lippen. Aber in seinem Herzen plant er Böses. 25. Wenn er freundlich spricht, glaube ihm nicht. Er hat viele böse Gedanken im Herzen. 26. Er versteckt seinen Hass mit Lügen. Aber alle werden seine Bosheit bald sehen. 27. Wer eine Grube für andere gräbt, fällt selbst hinein. Wer einen Stein rollt, wird von ihm getroffen. 28. Eine falsche Zunge hasst ihre Opfer. Wer lügt, bringt andere zu Fall.